Was Dummes aber auch. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domia. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir im Radio haben hier schon angefangen. Ich habe gerade mit Steffen mich unterhalten aus Dresden, der 7 bis 8 Mal am Tag es machen muss. Nun ist er aber weg. Schade. Ich freue mich, dass ihr zugeschaltet habt und frage euch, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, über welches Thema auch immer, dann könnt ihr mich anrufen. Also wenn ihr mit mir reden wollt, die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Grit ist dran und Grit ist 26 Jahre alt. Morgen. Hallo. Ja. Hallo. Ja, hallo. Ja, Guten Morgen. Hast du gerade Dummerjan zu mir gesagt? Domian. Ja, das will ich aber auch meinen. Natürlich, nein. Domian. Böse Zungen sprechen das schon mal so aus. Ehrlich? Ja. Das tut mir leid. Weil deine Sendung ist ansonsten super und klasse. In der Schule wurde ich manchmal, danach gab es dann immer Schlägereien, so als Idötchen, Dovian genannt. Böse, ne? Mhm. Aber dann haben die anderen direkt einen auf die Nuss bekommen. Das ist richtig so. So war ich früher. Grit, zu dir aber jetzt. Ja, ich hatte es gestern Nacht schon mal versucht, und zwar zu dem Thema, ich würde es wieder tun. Ja. Und ich würde es wieder tun, und zwar habe ich eine Hochzeit platzen lassen. Eine Hochzeit platzen lassen? Nein! Bist du so eine, die vor dem Traualtar sagte, nein? Ja, nicht direkt vor dem Traualtar, das finde ich ja. 3 Monate vorher schon noch. 3 Monate vorher? 2. 2? Ja. Wie lange warst du mit deinem Lover zusammen? Das war so, ich habe ihn kennengelernt, ich war dann ein halbes Jahr mit ihm zusammen und irgendwann kamen wir so aufs Gespräch und dann hatte ich halt hatte ich nach einem halben Jahr hatte ich schon zugesagt, was natürlich unwahrscheinlich erstaunlich war. Finde ich auch, ja. Ja, und als ich dann zugesagt hatte, hat sich dieser Mensch um 180 Grad gedreht. Mhm. Inwiefern denn? Was hat er anders gemacht? Ja, am Anfang eben so lieb und nett und du kannst dein eigenes Leben führen und es wird alles ganz toll und wunderschön. Und als ich dann eben zugesagt hatte, dann war es eben gar nicht mehr so, sondern ich habe einfach gemerkt, dass ich absolut austauschbar war. Mhm. Also es war ein Mensch, er hatte sein Auto, seine Wohnung und seinen Job sicher, alles super sicher bis irgendwann Lebensende. Und ihm hat eigentlich nur noch die Frau gefehlt, die man so richtig schön präsentieren kann. Aber da hat er sich ziemlich dumm verhalten, ne? Er hätte ja erstmal abwarten sollen bis zur Hochzeit und sich dann anders verhalten müssen. Das war ja das Komische, aber ich war froh, dass es trotzdem war. Zum Glück für dich, ja klar, ja. Eben, ansonsten hätte ich wahrscheinlich geheiratet und wäre jetzt wirklich völlig am Boden. Wie lange gingt ihr denn dann doch noch mit der Idee, schwanger zu heiraten, bis du dann gesagt hast, nein? Ja, es gab dann schon Probleme. Mhm. Als ich dann eben zugesagt habe, habe ich das gemerkt, dass es eben wirklich ziemlich einseitig alles ist und er sich gar nicht mehr so sehr recht gekümmert hat und auch meine Interessen eigentlich überhaupt nicht für voll genommen hat. Also wenn ich von mir irgendwas erzählt habe, da wir 800 Kilometer fast auseinander gelebt haben, dann ist das wirklich an die Wand gegangen. Und ich wusste dann auch gar nicht mehr so richtig, was ich mich mit ihm unterhalte. Und das ist so ziemlich das Schlimmste. Also die Begeisterung ließ bei dir auch schlagartig nach, nachdem du ja gesagt hattest. Ne? Nachdem du gesagt hast, ich würde dich gerne heiraten wollen, möchte ich heiraten. Dann hast du es platzen lassen, ein paar Monate vor der Hochzeit, vor dem Hochzeitstermin. Genau. Wie hat er denn dann darauf reagiert? Na, es war so, ich hatte jemanden kennengelernt schon wieder. Ach so. Ja, aber es war... Ein anderer Mann kam ins Spiel. Ja, aber der hat eigentlich nicht diese große Rolle gespielt, sondern es war einfach nur so, dass er dann derjenige war, mit dem ich mich über alles unterhalten konnte. Und dann habe ich halt diese ganzen Kriseleien schon bemerkt und ich hatte einen sehr, sehr guten Freund über viele, viele Jahre, mit dem ich mich darüber immer unterhalten habe. Und der meinte dann irgendwie zu mir, also weißt du was, dann sag ihm doch, du möchtest noch nicht heiraten, es gibt so viele Probleme, dann ziehst du erstmal nur hin. Dann lebt ihr eine Weile zusammen und heiraten könnt ihr jederzeit immer noch. Du lieber Himmel, und das hast du gemacht? Und das habe ich ihm gesagt. Das Resultat war nur, dass er zu mir meinte, entweder ganz oder gar nicht. Gott sei Dank hat er so reagiert. Stell dir mal vor, du wärst dann noch hingezogen, dann hättest du ihn jeden Tag in der Backe gehabt. Ja, gut, aber ich bin halt auch nicht so ein Mensch, der so schnell aufgibt. Aber du hast du hast schnell Ja gesagt, ne, dass du willst. Das war ja auch schon verrückt. Ja, das hing damit zusammen, dass ich früher immer total abgeneigt war vom Heiraten, dass ich mir das auch nie vorstellen konnte, wie Menschen so lange zusammenbleiben können. Das ist wirklich so gewesen. Und meine Mutter hat dann irgendwann mal als junges Mädel zu mir gesagt, pass mal auf, wenn der Richtige vor dir steht, das merkst du einfach. Und du dachtest, es sei der Richtige. Ja, und ich habe es gemerkt. Ich habe mich selber ertappt. So, jetzt hat er dann zu dir gesagt, nee, also entweder richtig oder gar nicht. Richtig. Und damit war es dann vorbei, das Ganze? Nee, also ich habe ihn dann schon nochmal zu mir eingeladen, weil ich bin ja auch immer grundsätzlich hingefahren. Und ich hatte ihn dann noch zu mir eingeladen und habe gesagt, komm, lass uns nochmal treffen und so richtig ohne die ganzen Probleme uns unterhalten, sondern einfach mal nur so von Mensch zu Mensch, also sozusagen von Freund zu Freund. Mhm. Dass ich dann dachte, man kommt vielleicht noch dahinter und es wird wieder. Wie lange hielt denn überhaupt dann euer Kontakt noch? Also, ja, wir haben dann noch telefoniert. Ich meine, er hat heute noch Klamotten von mir, die er mir eben auch nicht geschickt hat. Und die will er mir auch nicht schicken, also weil er immer noch hofft, dass ich irgendwann mal hinfahre und mir und auch doch heiratet. Anschaue. Achso, also ihr habt telefoniert im Klartext, da ist nicht mehr viel passiert dann danach. Nee. Du? Naja gut, ich muss ehrlich sagen, das Schlimmste, was mir danach noch passiert war, ist, dass ich ihn eingeladen habe und an dem einen Abend hat er sich dann eben dermaßen betrunken, dass er sich dann auch echt vergessen hat. Wie vergessen hat? Naja, er hat eben nicht geschlagen, aber... Hat dich geschlagen? Halt um einiges, er hat mich nicht geschlagen, aber war um einiges größer und um einiges kräftiger. Mhm. Und er hat mich dann halt irgendwann aufs Bett gedrückt. Ja, und? Was heißt das, aufs Bett gedrückt? Ja, das heißt, dass er mich also vergewaltigt hat, auf Deutsch gesagt. Mhm. Wenn man es jetzt wirklich sich im Nachhinein betrachtet, war es so. Mhm. Zumal er ja wirklich zwischendurch noch den Kopf gehoben hat und gesagt hat, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich vergewaltige dich doch gerade, oder? Mhm. Und da war ich, also ich meine, das kann man oder? Sowieso schlecht beschreiben. Man kann sich auch als Frau nie vorstellen, dass einem das immer passiert. Mhm. Und ich konnte auch ewig lange danach mit niemandem drüber reden. Mhm. Weil ich war dann nur bemüht, irgendwie diese Schande irgendwie wegzumachen. Mhm. Hast du ihn danach nochmal gesehen? Ja, einmal. Mhm. Und da hatte ich aber jemanden dabei. Mhm. Weil ich habe... Also... Wir können das alle nur gut nachvollziehen, dass du das nochmal machen würdest, nämlich von dieser Ehe Abstand nehmen. Ne? Mhm. Ganz eindeutig. Genau. Und ja, und dann war es halt so, es war halt alles sehr materialistisch. Mhm. Und diesen anderen Mann, den ich dann kennengelernt habe, da habe ich dann auch überlegt. Also von seiner Seite war es klar, er fand mich toll und ich fand ihn auch toll. Und mein bester Freund hat mir noch irgendwie geraten, wie ich mit dem vielleicht noch eine Affäre vor der Hochzeit haben könnte. Mhm. Und da bin ich aber nicht dafür zu haben gewesen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, nein, du lässt den anderen sausen, egal was kommt. Mhm. Zumal ja auch diesen neuen Freund, mit dem ich jetzt immer noch zusammen bin, wurde ja auch nachgesagt, ja, wer weiß, da will ich vielleicht auch bis aufreißen oder so. Also, und da habe ich mir gesagt, scheißegal. Und das hat so funktioniert. Also ich würde mich immer wieder für die Liebe entscheiden. Für die Liebe immer wieder entscheiden. Das weil ist ein schöner Satz. Wenn ich mir sage, die Leute, die so materialistisch denken oder so, die sind dann irgendwann zufrieden. Mag ja alles gut und schön sein. Und ich führe jetzt vielleicht auch ein recht ärmliches Leben. Liebe Grit, danke für deinen Anruf. Na? Ja, tschüss. Gut, tschüss, Grit. Ciao. Mann, wen haben wir jetzt? Marion oder Manuel? Frage in die Regie, wen habe ich? Liebe Regie, könnte ich mal... Marion ist dran. Und Marion ist 46 Jahre alt. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Ja, Marion. Ich freue mich erstmal, dass ich zu dir durchgekommen bin. Ist gar nicht so einfach. Ja. Ich habe eigentlich schon oft probiert und finde es auch ganz gut. Und eigentlich ist das Thema nicht so schön, worum es eigentlich bei mir geht. Mich belastet eigentlich zurzeit diese große Gewaltwelle von Jugendlichen in Deutschland. Mhm. Erst dieser Amoklauf in Bad Reichenhall. Mhm. Jetzt diese Mord an einer Lehrerin in Meißen. Und es ist so, ich habe selber eine Tochter, die ist in der 10. Klasse, geht auf eine Gesamtschule. Mhm. Und auch sie wurde schon konfrontiert mit Anzeichen von Gewalt. Mhm. Also es heißt mit Erpressung, sie soll halt Geld geben und wenn sie kein Geld bekommt, dann kriegt sie halt Keile, ne? Es wird etwas anders ausgedrückt. Was kriegt sie nicht? Keile. Keile. Mhm. Einfach mal so. Mhm. Und dann eben auch diese... Und wie ist deine Tochter mit? Wie alt ist deine Tochter? Meine Tochter ist 16, damals war sie 15. Ja, also da war sie in der 9. Klasse. Ja. Sie ist in der 10. Klasse. Und wie ist sie mit dieser Erpressung umgegangen? Oder wie seid ihr damit umgegangen? Ja, also ich muss sagen, wir haben eigentlich insofern... Oder unsere Tochter denkt insofern Glück, dass unsere Tochter das dritte Kind in der Familie ist. Mhm. Also die kleinste. Unser großer Sohn ist 26, dann 22 und die Ältere ist 16. Mhm. Und da haben wir so ein bisschen Erfahrung schon. Und man merkt dann halt... wenn ein Kind sich verändert, wenn es bedrückt ist, wenn es eigentlich immer gern zur Schule gegangen ist und dann nicht, ne? Mhm. Und was habt ihr gemacht? Sie hat uns dann alles erzählt. Wir haben dann gefragt, was ist. Sie wurde sehr ruhig. Mhm. Es dauerte ein bisschen und dann haben wir uns mit ihr erstmal auseinandergesetzt, warum das passiert, wer es ist. Namen kannte sie nicht, weil es eine Klassenstufe, also zwei Klassenstufen höher waren. Mhm. Ja, wir haben dann, sind wir halt zur Klassenlehrerin gegangen und haben dann mit dem Direktor von der Schule gesprochen. Mhm. wie das letztendlich dann gelaufen ist, weiß ich nicht, aber zumindest wird sie eigentlich in Ruhe gelassen. Mhm. Da ist es immer glimpflich abgegangen. Es gibt Fälle, wo es viel schlimmer abgeht. Was meinst du denn, warum das zunehmend ein Problem zu werden scheint? Die Gewalt unter Jugendlichen, die Gewalt an Schulen? Ja, es hört sich immer so floskelhaft an, wenn man sagt, es kommt durch diese Computerspiele, durch die Medien. Mhm. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es das gesamte Umfeld eigentlich ist. Mhm. Ich finde es nicht floskelhaft, weil ich sehe das auch so, dass das mit Sicherheit eine Auswirkung hat. Dass so eine Gewaltbereitschaft fast schon anerzogen wird, oder dass eine Normalität herübergebracht wird an die Jugendlichen. Und das ist Gewalt, das Problem, dass Gewalt normal wird. Ich sage einfach mal, Gewalt darf eigentlich nicht normal werden. Ne? Mhm. Ich meine, man muss ja nicht mit jedem Freund sein. Man muss nicht mit dem System zufrieden sein, wie auch immer. Ich sage aber mal, mit Gewalt kann ich keine Lösung herbeischaffen. Was kann man, ich sag's jetzt mal ganz allgemein, was kann man dagegen tun? Ja, was kann man dagegen tun? Also ich oder meine Familie, wir sind einfach, gehen immer davon aus, halt reden. Reden, klar machen, was ist Gewalt. Mhm. Wir haben es zum Beispiel mal so gemacht, ich meine, und Jungs prügeln sich auch mal. Und unsere Jungs waren auch keine Engel. Mhm. Und auch die haben sich mal geprügelt. Mhm. Ich will gar nicht sagen, dass diese normalen Streitereien, wenn da halt mal eine Schelle fällt zwischen den Kindern oder Jugendlichen. Wir haben das aber so gemacht, wir haben den Kindern dann halt auch, wir haben auch den Fernseher benutzt und den Kindern einfach mal gezeigt, was Gewalt überhaupt ist, was Gewalt heißt. Mhm. Wir haben den Kindern dann halt auch gezeigt, im Fernsehen gibt es ja auch Bilder, wo Gewalt an Kindern gemacht wird, sei es durch einen Krieg, sei es durch Eltern oder so. Und ich sag mal, wenn man Jugendlichen auch zeigt, was Leid ist und wenn... Also wenn, dann kann man... Oder ob es ein Erwachsener ist, Leid tut weh, auch wenn ich selbst Leid sehe. Ne? Also wenn, kann man das wahrscheinlich nur erstmal im Rahmen, wie du das jetzt auch gesagt hast, wie ihr das macht, im Rahmen der Familie thematisieren und die Leute sensibilisieren. Letztendlich ist das natürlich auch ein großes gesellschaftliches und politisches Problem. Aber da kann man ja persönlich schon mal etwas unternehmen, wie du es gerade gesagt hast. Ja, also ich sag einfach mal, ich finde es erschreckend, ne? Auch die Gewalt in den Familien, finde ich, nimmt ja auch zu. Mhm. Ich sag mal einfach, wenn sich die Eltern prügeln wegen Kleinigkeiten oder sei es halt Frust wegen Arbeitslosigkeit, wegen allen Sachen, die daraus resultieren, ist es ja eigentlich normal, wenn man es sieht, dass ein Jugendlicher sich, ich sag mir mal, wir als Eltern sind so mal Vorbild, ob es positiv oder negativ ist. Und Gewalt, sage ich mir immer, erzeugt auch wieder Gewalt. Mhm. Also, eine Meinungsäußerung von Marion war das. Vielen Dank, dass du angerufen hast und vielen Dank, dass du das gesagt hast. Vielleicht kann ich noch mal was sagen. Eigentlich, es gehört nicht zum Thema, das hat mich aber echt erfreut. Ich habe mich jetzt gerade im Untertitel in einer Fernsehsendung gesehen, dass der Raul freigelassen wurde, dass die Anklage fallen gelassen wurde. Ich weiß nicht, ob es viele wissen, aber ich denke mal, bestimmt viele Eltern wissen, was die Eltern gerade, mit Raul gehalten haben. Hast du es gerade gesehen im Fernsehen? Ja, das war kurz vor 12:30. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Da hieß es eben, die Anklage von Raul wurde freigelassen, der Junge ist frei. Das ist wunderbar. Ich denke einfach mal, nachdem so viel Schlechtes passiert, sollte man halt auch mal das Positive sagen. Ich denke, und du hast es jetzt hier verbreitet, du hast es jetzt hier verbreitet, noch keiner wusste von uns, viele zumindest super. Nicht. Vielen Dank, Marion, alles Gute. Ich danke dir auch, Mann, und viel Erfolg weiter. Dankeschön, ne? Tschüss. Dann. Uli, 26 Jahre alt, morgen. Hi. Eine Frau. Ja, das war nicht Uli, Lilly. Lilly. Lilly. Dann habe ich das falsch gelesen. Lilly, 26. Ja. Du gehst nah an das Telefon, damit ich dich gut höre und wir alle dich gut hören können. Und um welches Thema geht es? Und zwar geht es darum, ich habe im April meinen Mann verlassen. Ja. Und wir sind jetzt über 700 Kilometer auseinander und er verfolgt mich bis nach hierhin psychisch. Psychisch? Ja, er versucht mich fertig zu machen. Wie macht er das? Ja, es geht darum, dass es hier öfters klingelt und keiner steht vor der Tür. Mhm. Es geht dann so weit, dass ich Briefe kriege ohne Absender, wo man mich beleidigt mit Schlampe und ich soll wegbleiben. Es klingelt und keiner steht vor der Tür, das heißt, aber du gehst davon aus, dass er das ist und dass er dir nachgereist ist auch. Nein, ich vermute mal, er hat Kontakte, die nicht gerade sehr, ja, sagen wir mal, die gehen in die Kriminalität mit hinein. Mhm. Und da gibt es welche und die kennen auch wieder welche. Das geht immer hin und her. Mhm. Und es geht dann so weit, dass er mir über einen Rechtsanwalt geschrieben hat, dass erstmal das Kind, was wir haben, dass das gar nicht seins ist. Mhm. Und dann fängt er wieder an, ich hätte angeblich mein Kind Tag und Nacht ans Bett gefesselt. hätte ihm nie was zu essen gegeben und solche Sachen. Und wie fängt er an? Wo erzählt er das? Übers Jugendamt und über den Rechtsanwalt in der Scheidungsklage. Und er versucht gerade mit allen Mitteln, das Einzige, was mir lieb und teuer ist, mir wegzunehmen. Und das ist mein Sohn. Aber ich gehe mal davon aus, dass auch du einen Rechtsanwalt hast. Ja, klar. Nur wenn solche Sachen kommen, aber das Jugendamt schaltet sich ja automatisch ein, wenn solch eine Anklage kommt. Er macht dir das Leben sehr schwer. Ja. Es klingelt da vor deiner Tür, du vermutest, er steckt dahinter, er beschreibt dir beleidigende Briefe. Was passiert noch? Ruft er an? Beispielsweise gibt es Anrufe? Ja, es klingelt auch manchmal das Telefon und wenn ich abnehme, ist eben nichts. Und das Komische ist, ich habe dieses Telefon erst seit kurzem und es wissen nur ein paar Leute diese Telefonnummer und die würden solche Streiche nicht mit mir machen. Das ist das sehr Schwierige an der Situation. Das ist immer dasselbe Lied und dasselbe Leid. Dass natürlich die Polizei auch nicht einschreiten kann, weil ja so konkret noch nichts vorgefallen ist. Ja, aber Polizei habe ich ja noch gar nichts versucht. Naja, klar, aber man überlegt dann ja, was kann man tun? Ja. Das ist eine ganz schwierige Situation. Und wenn es jetzt auch noch um juristische Dinge geht, bist du natürlich in den Händen eines Rechtsanwalts sehr gut aufgehoben, dass zumindest die Sache mit deinem Kind klar geregelt wird. Aber du hast Sorge und du hast Angst. Ja, ich versuche es ja gerade auf die allergemeinsten Art und Weise. Und ich kann mich da absolut nicht gegen wehren. Was sagt denn dein Anwalt, was zu tun ist? Mein Anwalt sagt, er hat keine Lust, dreckige Wäsche zu waschen. Er wird darauf einen Kommentar loslassen, wie zum Beispiel jetzt immer die Vorwürfe, mein Kind hätte nie was zu essen gekriegt und ich hätte Tag und Nacht ans Bett gefesselt, kam nur der Spruch, wenn es denn so wäre, das würde ja nur davon zeugen, was für ein schlechter Vater er ist, sich das jahrelang anzugucken und nichts dagegen zu machen. Das war der einzige Kommentar meines Rechtsanwaltes dazu. Aber das Jugendamt ist jetzt im Moment nie auf Appelle. Das interessiert nicht, was mein Rechtsanwalt schreibt. Die versuchen ja gerade auch noch. Ich würde mal vorschlagen, dass du mal ein paar Worte mit meiner Psychologin redest. Vielleicht kann die dir noch ein paar Tipps geben mit der Elke Gymnaiski. Leg mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, Mann. Ja, Lili, alles Gute, viel Glück. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Hartmut, 54 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja. Ich habe schon so oft versucht, an dich da ranzukommen, aber es hat nie geklappt. Jetzt haben wir uns aber. Ich sage, jetzt haben wir uns aber. Jetzt haben wir uns, ja. Und dein Thema ist? Ich bin wahnsinnig verliebt in die Nachbarstochterstimme. Was, in die Nachbarstochterstimme? Ja. In die Stimme der Tochter der Nachbarin, oder was? Ja, richtig, du hörst es richtig. In die Stimme? Ja. Wie kann ich das verstehen? Warum nur in die Stimme? Ja, wie soll ich dir das erklären? Ich habe selber 6 Kinder. Meine jüngste Tochter ist 9 und das Mädchen von nebenan bei uns, die ist 15. Die spielen ab und zu miteinander. Und ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Seit 2 Jahren plage ich mich damit rum, dass ich in der Stimme verliebt bin. Die ist wahnsinnig weich. In die Stimme von diesem 15-jährigen Mädchen? Ja. Das Mädchen selber mag ich gar nicht. Das Mädchen magst du gar nicht? Nee. Und wir haben es sogar... da wäre sogar bald unsere Ehe dran kaputt gegangen. Inwiefern? Erzähl mal. Meine Frau meinte immer, ich hätte was mit ihr oder ich bin hinter ihr her. Da habe ich ihr das so weit beigebracht, dass ich nicht hinter ihr her bin, dass ich nur die Stimme mag. Denn meine Kinder sind immer vorlaut. Die sind immer sehr laut im Reden und schreien auch viel. Die sind eben, wie Kinder eben sind. Und sie von nebenan, die ist eben sachlich ruhig, die kriegt man nicht aus der Stimmung. Aber ist denn das Wort verliebt angebracht? Könntest du nicht einfach sagen, ich finde es eine sehr angenehme Stimme und eine sehr sympathische Art, wie sie redet. Ist das nicht ein bisschen überzeichnet? Nein, finde ich nicht. Was heißt denn, was bedeutet? Ich liebe die Stimme, die ist einfach zart und weich. Hat das eine erotische Komponente für dich? Ja, oder? Ja. Aber es geht nicht so weit, dass du an das Mädchen gerne herangehen möchtest? Nein, nein. Sie hat mich wohl gern. Das ist alles. Sie hat mich auch wohl mal umarmt. Das tut sie aber bei jenen, nicht nur bei mir. Hast du sie denn zurück umarmt? Dann zieht sie fest einen so um, richtig um den Hals und gibt ihr Kuss auf die Backe. Das tut sie aber bei jenen, den sie so kennt. Und du findest sie so als Mädchen nicht attraktiv? Nein, nicht anziehen. Du hast keine geheimen sexuellen Sehnsüchte oder Fantasien mit diesem Mädchen? Nein, sie hat auch bei uns schon mal geschlafen oder meine Tochter hat da geschlafen. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Mhm. Nur, wenn ich die Stimme höre, bin ich einfach weg vom Fenster. So, also, dieses hat deine Frau mitbekommen? Ja. Ja. Wie hat sie das mitbekommen? Hast du ihr das erzählt? Ich habe ihr das erzählt, ja. Mhm. Weil sie drängte danach und sie sagte dann, da stimmt doch irgendwie was nicht mit euch. Und da habe ich ihr das so erklärt. Sie hat es erst nicht geglaubt und dann habe ich das Mädchen zu unserem Tisch gebeten. Dann hat sie gesagt, ja, nee, das ist so. Der Mutter hat mir das schon ein paar Mal gesagt, dass ich die Stimme so gerne mag. Sehr. Und ich komme da nicht von ab, Domian. Mhm. Ich habe das Mädchen schon drauf angesprochen und sagte zu ihr, weil man mich geraten hat, ich soll das Mädchen mal eine Kassette geben. Sie soll mir da die Kassette vollsprechen und von meinetwegen Buch vorlesen und ich soll mir das so lange anhören, bis mir das mal überkommt. Wer hat dir das denn geraten? Ein Freund von mir. Mhm. Der hat wahrscheinlich auch mal sowas Ähnliches gehabt. Ja. Jetzt sag mir doch nochmal konkreter die Reaktion deiner Frau, wie sie damit umgegangen ist. Ja, ich sagte ja, sie meinte, ich wäre hinter dem Mädchen her. Mhm. Und da hat sie gesagt, wenn das sein sollte, dann, also unsere Ehe wäre bald kaputt gegangen, sie wollte scheiden lassen. Mhm. Also ich kann das nicht, es befremdet mich schon, was du erzählst, weil ich nicht, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass man, bewegst du dich auf sehr heiklem Terrain, weil das ist ein ganz junges Mädchen, ein Kind quasi, ja, mit der du das gerade zu tun hast. Dass man sich da so hineinsteigern kann, zu sagen, ah, ich habe mich in die Stimme verliebt und ich habe mich verliebt und nochmal, kann man denn da nicht ein bisschen sich selbst runterfahren und sagen, okay, ist ein nettes Mädchen, hat eine schöne Stimme, nur ist es aber auch gut. Ja, weißt du, du bist ein 54-jähriger Mann. Wie du das jetzt, mit welcher Begeisterung du das erzählst, du schraubst dich da ja so rein, dass mir das wirklich befremdlich erscheint. Ich weiß. Aber Domian, es kommt vielleicht davon, weil meine Kinder laut sind. Ja, und gut, das ist doch keine Begründung, das ist so da. Ich hätte lieber selbst ein Kind gehabt, was so in dieser Stimmlage liegt. Mhm. Und das habe ich eben nicht. Mhm. Und ihm nachdrin hat eben die Stimme, die... Ja, das habe ich ja nur, ja, das habe ich jetzt auch verstanden. Und es ist ja auch in Ordnung, das so zu sehen und so zu empfinden. Aber das so zu überzeichnen im Sinne von Verliebtheit, das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, dass du das so, dass das denn erwachsen ist zu so einem solchen Problem. Ich habe Sorge, dass du dich doch an diesem Kind vergreifst, Mensch. Nein, Domian, niemals. Mensch, ich habe selber zwei Mädchen, ja, das heißt vier Jungs. Ich habe selber meine Kinder großgezogen. Mhm. Also niemals. Das würde nie in Frage kommen. Aber hast du dich denn selbst nicht im Griff, dieses dann so wirklich eine Stufe runterzuschrauben? Ich habe schon immer versucht. Domian, gestern war hier wegen dem Mädchen schwere Schlägerei bei uns vor der Haustür. Wer hat sich da geschlagen? Mein Sohn, unter anderem ich mit den Jungs. Mit dem, also Nachbarstochters Freunde. Warum? Weil die das nicht wollen, dass ich mir mit ihr unterhalte. Also Hartmut, ich kann das ja vielleicht auch alles wirklich nicht, vielleicht, ich kann es ja auch verstehen, dass das für die Leute auch ein bisschen seltsam ist, wenn so ein, ich sag's jetzt mal, ich will dich nicht beleidigen, wenn so ein alter Knacker wie du, ich will dich wirklich nicht beleidigen, ich sehe das jetzt im Verhältnis zu dem jungen, ganz jungen Mädchen, wenn du diesem Mädchen wie auch immer nachstellst, wie auch immer, sage ich jetzt, ne? Es geht dir ja, wie du sagst, nur um die Stimme, dass das die Leute natürlich irritiert und dass die da vielleicht auch andere Überlegungen haben, ist doch verständlich. Lass doch mal ab von dem Mädchen, Mann. Kannst du denn das nicht einfach so sehen? Das ist ein Nachbarskind, das freundlich und nett ist und ist es auch gut. Ja. Was heißt denn, was bedeutet das überhaupt, ich habe mich in die Stimme verliebt? Welche Sehnsucht hast du, verbindest du denn mit dieser Verliebtheit? Wie soll ich dir das erklären? Weil unsere eben laut sind. Ach, aber Hartmut, das kann doch nicht der Grund sein, dass du das so hast hochkochen lassen, nur weil deine Kinder laut sind. Ja, das vermisse ich. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also, mir scheint da irgendwie was anderes hintergebacken. Ich verstehe es so nicht. Nein, da ist nichts hinter. Warum gehst du nicht einen Schritt zurück? Warum nicht? Warum? Domian, ich bin in dem Mädchen sogar im Moment so verhasst, dass wir uns dermaßen streiten dauernd. Und dann verwickelst du dich noch in eine Schlägerei? Meine Tochter darf auch nicht mehr mit ihr spielen, weil wir das nicht mehr wollen. Ja klar, weil deine Frau wahrscheinlich auch alle Alarmleuchten hat anbekommen. Nee, Sie weiß, dass ich nur die Stimme mag. Mhm. Das weiß sie ganz genau. Mhm. Das hat sie auch ja angesehen. So, jetzt nochmal meine Frage und mit der Bitte wirklich um eine Antwort darauf. Warum machst du keinen Rückzieher? Ich versuche es. Deswegen habe ich dich ja auch angerufen. Vielleicht weißt du noch einen besseren Rat. Und ich habe dich gerade noch was gefragt, was du auch nicht beantwortet hast. Du sagst, ich bin verliebt in diese Stimme. Dann habe ich dich gefragt, wenn man verliebt ist, hat man immer irgendwelche Sehnsüchte. Welche Sehnsüchte hast du, was dieses Mädchen betrifft? Also Sehnsucht nach dem Mädchen habe ich nicht. Ich sagte, ich habe Sehnsucht nach der Stimme. Und die könnte ich den ganzen Tag hören. Ich könnte mich den ganzen Tag mit dem Mädchen unterhalten. Mhm. Dann habe ich meine Zufriedenstellung. Mhm. Nicht sexuell gesehen. Ja, also pass auf. Ich stoße hier an die Grenzen dessen, was wir im Rahmen dieser Sendung hier jetzt leisten können. Ich möchte unbedingt, dass du mit meiner Psychologin redest. Unbedingt. Wäre vielleicht gut. Ja, unbedingt. Leg bitte auf. Ich sehe gerade, dass die Elke noch ein Gespräch führt gerade. Du wirst aber im Laufe der nächsten, sagen wir mal, 10 Minuten von der Elke zurückgerufen. Alles klar. Ja, und dann besprichst du das ausführlichst mit Elke, bitte. Mache ich. Ich wünsche dir... Ich hoffe, dass ihr da zumindest ein bisschen an die Problematik herankommt, die dahinter steckt. Alles klar, Thomas. Alles Gute. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, ja. Jo. Tschüss. Tschüss. 1.37 Uhr und 30 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Und 50 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht seid ihr die Themengeber hier bei mir. Das heißt, ihr ruft hier an, wenn ihr mit mir reden wollt, zu jedem Thema, das euch interessiert. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen steht die Sendung unter der Überschrift, unter dem Thema In der Sackgasse. Wer von euch hat das Gefühl, in einer Sackgasse zu stecken? Oder wer steckte mal in einer dramatischen oder sehr schlimmen Sackgasse. Das ist das Thema morgen. Heute könnt ihr euch zu jedem Thema hier bei mir melden. Telefonnummer 0800 5678 111 und der nächste, das ist Manuel. Und Manuel ist 19 Jahre alt. Hi. Grüß dich, Jürgen. Morgen. Morgen. Hallo. Hallo, dein Thema. Ja, und zwar geht's um Folgendes. Ich habe einen Halbbruder. Ja. Und zwar väterlicherseits. Mhm. Also, nachdem mein Vater mit meiner Mutter mich gezeugt hatte, hat er also ungefähr ein Jahr später meinen Halbbruder gezeugt. Mhm. Ja, bis zum sechsten Lebensjahr hatte ich auch sehr viel mit ihm zu tun, also mit der ganzen Familie, also mit seiner, ja, zweiten Frau, sage ich jetzt mal, meiner Mutter. Also die verstanden sich alle sehr gut. Mhm. Und ich hatte auch also sehr viel Kontakt mit ihm. Ja, auf jeden Fall traf dann leider 1987 das ein, dass mein Vater verstorben war. Mhm. Und die zweite Frau mit meinem Bruder, die sind dann abgehauen. Also sozusagen sind wir mit der Situation nicht fertig geworden und sind einfach, ohne irgendwas zu sagen, weg. Einfach weg? Irgendwo einfach weg. Woanders hingezogen? Einfach woanders hingezogen. Man kam auch nicht mehr dran. Man hatte keine Telefonnummer, keine Adresse. Ja. Man bekam nichts raus. Ja, auf jeden Fall, wir haben alles Mögliche versucht, da ranzukommen in den ganzen Jahren, mhm. bis dann auf einmal gestern ein Anruf kam von meinem Onkel, mhm. der lebt in Holland, mhm. und ja, es war spät nachts, als er anrief, mhm. Meinte so, ja, wie geht's und so weiter, hatte dann gesagt, ja, ich habe Kontakt zu deinem Halbbruder. Ach. Ich so, wie kommt das? Und zwar hat ein anderer Onkel von mir, weil es das Internet herausbekommen, dass er also wieder praktisch mit seiner Mutter das Telefon angemeldet hat und auch wieder im Verzeichnis erscheint. Und er hatte auch schon mit ihm gesprochen und er würde morgen bei mir anrufen. Also das heute? Wäre heute. Ja. Genau. Und hat er es? Er hat angerufen. Er hat angerufen. Und ich hatte heute mit ihm gesprochen. Und das Verblüffende ist, also wir hatten direkt eine Wellenlänge. Er hat fast alle Interessen, die ich habe. Obwohl ihr euch so lange nicht gesehen Obwohl wir uns so lange nicht gesehen haben. Ja, das sind über 10 Jahre jetzt. Das sind 13 Jahre. 13 Jahre, genau. Ja. Also er interessiert sich. Also sofort am Telefon hat es gefunkt. Direkt. Und ihr konntet reden, als wärt ihr gar nicht auseinander gewesen. Richtig. Ja, ist doch grandios. Das ist Wahnsinn. Das ist doch wunderbar. Der schneit einen Bruder vom Himmel runter, mit dem man sich auch noch gleich so gut versteht. Ein großes Glück. Wirklich? Ja. Und, wo lebt er denn jetzt? Weit weg von dir? Er lebt jetzt in Schwarzwald mit seiner Mutter. Ja. Also die Mutter lebt auch noch alleine. Ja. Mit ihm und... Und weiß er, warum die Mutter sich damals so aus dem Staub gemacht hat? Nein, er weiß es auch nicht. Er kann sich an diese Sache fast gar nicht mehr erinnern. Mhm. Also es scheint, dass er das Ganze auch damals verdrängt hatte. Ist denn zu Hause bei ihm über dich zum Beispiel auch gesprochen worden? Nein, leider nicht. Mhm. Das ist das Schlimme dabei. Mhm. Aber er hatte die ganze Geschichte sofort geglaubt. Mhm. Also er hatte mit meinem Onkel schon einen Tag vorher gesprochen. Mhm. Ja. Wie lange habt ihr telefoniert heute? Über 2 Stunden. Über 2 Stunden. Ja, und jetzt Pläne, wie geht's weiter? Also es wird wahrscheinlich so weitergehen, dass ich ihn zu seinem Geburtstag besuchen werde. Mhm. Also ich kann es noch nicht versprechen, aber er hat jetzt Anfang Dezember Geburtstag. Mhm. Und ich möchte ihn unbedingt mal sehen. Mhm. Oder dass wir uns vielleicht bei meinem Onkel treffen. Mhm. Auf jeden Fall, also wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Also ihr seid fest entschlossen, jetzt werdet ihr euch nicht aus den Augen verlieren. Auf gar keinen Fall. Und da ist jetzt eine Bruderverbindung im Entstehen, die auch solide werden soll und eine Zukunft haben soll. Soll es auf jeden Fall haben. Ja, ja. Weil so viele Interessen, die wir gemeinsam haben, wie zum Beispiel Computer oder Sprachen. Mhm. Und allein schon so das Levelmäßige, wir sind ungefähr gleich gelagert. Mhm. Schöne Geschichte. Entschuldigung, ich höre immer oft hier auch so traurige Sachen und dramatische Dinge und Sachen, die man vielleicht mal gar nichts mehr machen kann, aber das ist ja auch wirklich dann mal sehr schön, sowas zu hören. Naja, und das Schlimme war noch davor, ich hatte riesige Angst vor diesem Gespräch, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Mhm, glaube ich, ja. Und ich hatte mir auch noch heute Tarotkarten deswegen legen lassen. Hast du die ja legen lassen? Und die haben tatsächlich das ausgesagt, was im Gespräch rauskam. Ah, das ist positiv. Also manchmal haben die Karten dann doch recht. Ja. Ich gratuliere dir zu deinem neuen netten Bruder. Danke. Auf dass ihr schöne Sachen miteinander machen werdet demnächst. Werde ich hoffen. Tschüss Manuel. Tschüss. Grüß ihn herzlich von mir, wenn er mich kennt. Ich grüße ihn. Okay, tschüss Alles Manuel. Tschüss. Katrin, 20 Jahre alt. Katrin hat aufgelegt vor Schreck, die Arme. Timmy, 19 Jahre alt. Hallo Timmy. Ja, ganz genau. Ich hoffe, du verstehst mich. Ja, nicht so ganz gut. Es klingt so ein bisschen verknackt. Wo bist du? Was machst du? Ich bin hier am Fenster, wir haben halb am Raushängen und versuche dich an der Leitung zu halten. Halb am Raushängen, an deinem Fenster. Es ist doch arschkalt draußen im Moment. Ach, mir wird eigentlich. Geht. Ich bin auf der Heizung. Ach, du sitzt auf der Heizung. Na gut. Timmy, was ist los? Über was reden wir? Ja, Liebeskummer, würde ich sagen. Ach, Timmy hat Liebeskummer. Ganz genau. Und zwar hat es angefangen vor 3 Jahren. Schon vor 3 Jahren? Ja, meine Eltern haben sich da... dieses Liebeskummer selber kam erst später. Ja. Vor 3 Jahren haben sich meine Eltern scheiden lassen, gesetzlich. Und da habe ich wohl jemand gesucht, mit dem ich unterhalten konnte. Mhm. Das waren halt mehr Männer, mit denen ich mich besser unterhalten konnte als mit Frauen. Mhm. Und da habe ich auf der Gayline gewählt, habe dann jemanden kennengelernt, Markus mein Name. Hoffentlich hört er mich, kann er ruhig mithören. Wir haben uns sehr gut verstanden, sofort astral verstanden. Also so eine Freundschaft hat es bei mir noch nie gegeben. Aber das lief nur telefonisch? Nein, wir haben es einen Tag danach sofort getroffen. Ah ja, war das eine Freundschaft oder war es auch eine sexuelle Beziehung? Sag mal so, die ersten paar Minuten war es eher Freundschaft und dann haben wir uns mehr kennengelernt. Ja, und das hat sich an den Tagen hin auch sexuell entwickelt. Und das Problem war, daran war, nach mehreren Monaten hat das nicht so ganz sein sollen in der sexuellen und Liebesbeziehung gehören, haben wir gesagt, lassen wir nur Freundschaft sein. Hat auch hingehauen, war nur Freundschaft eine Zeit lang. Dann hat er einen schweren Unfall gehabt. Er ist LKW-Fahrer damals gewesen. Lag einen Monat im Krankenhaus, hat nichts gehört von keinem, gar nichts. In der Zeit hat er aber auch wieder einen neuen Freund gekriegt. Aber derjenige war aber drogenabhängig. So, und damit fing das an. Er hat auch Drogen genommen. Und dann habe ich mich wieder bei ihm gemeldet. Wir haben uns unterhalten, er hat mich auch wieder abgeholt. Nach dem zweiten Mal, wo er mich abgeholt hat, hat er mir gestanden, dass er Drogen nimmt. Wie viel älter ist er eigentlich als du? 9 Jahre. 9 Jahre. Mhm. 9 Jahre. Mhm. Ja, und ich wollte ihm helfen, so wie ich bin. Meine Mutter sagt, ich helfe jedem, den ich kann. Und ja, ich habe ihn, bin öfters hingefahren, war auch in der Drogenszene drin, habe aber selbst keine Drogen genommen. Und dann sagte er mir zu mir auf einmal, komm, wir ziehen zu dir hin. Er wohnt in Paderborn, mhm. Ich in Gelsenkirchen. Mhm. Ja, da habe ich gesagt, ist in Ordnung, komm rüber, kannst bei uns einziehen. Mein Vater sagt, ist in Ordnung. Dann hat er bei uns knapp eine Woche gelebt, dann hat er einen fatalen Fehler gemacht. Mhm. Er hat sich das Auto von meinem Vater geschnappt, hat mein Konto leer geräumt und hat dieses Geld von meinem Vater genommen und ist abgehauen nach Paderborn. Hat sich wieder Drogen vollgepumpt. An demselben Abend, weil wir mit seiner Schwester telefoniert haben, die haben uns angerufen, die hätten unser Auto gefunden, bin ich, mein Vater, ich und mein Onkel sind dann da runtergefahren nach Paderborn, haben unser Auto wieder abgeholt, den ganzen Wagen voll mit Restaurant, aus diesem Tütchen, wo das da drin ist, dieses Heroin. Nur mal, um es zeitlich einzuordnen, wie lange liegt das denn jetzt alles zurück, was du gerade erzählt hast? Ein Jahr. Ein Jahr. Wie ist denn der Kontakt? Der Liebeskummer geht auch um diesen Mann. Und es geht um diesen Mann. Mhm. Ich habe den Mann bei diesem Tag an damals nie vergessen können. Ja. Und, wie ist denn der Kontakt heute zu ihm? Ich ab und zu rufe ich mal an und frage nach, wie es ihm geht. Und also das ist dann auch alles. Ja, also er hat dich damals wirklich belogen und betrogen und er hat dich richtig hintergangen. Ganz genau. Mhm. Auch wenn er es wie heute dafür nicht wollte, weil er nicht selbst war, aber das er hat es gemacht. Dieser schlimme Vorfall liegt ein Jahr zurück. Habt ihr während dieses Jahres denn euch noch oft gesehen oder eigentlich nur sporadisch und seltener? Also gesehen haben wir uns seit diesen Tagen nie wieder. Nie wieder? Nur, nie wieder. Ja, ganz genau, nur telefonisch. Und dennoch hängst du so an ihm noch und hast Liebeskummer. Ja, ich weiß nicht, ich kann ihn nicht, also... Aber er hat doch ganz üble Dinge mit dir getan. Er hat doch dein Vertrauen missbraucht. Das ist es ja. Er hat mein Vertrauen sehr groß verbraucht, wirklich sehr groß verbraucht. Mhm. Und trotzdem sagt mein Herz, komm, du liebst ihn, gibst du ruhig zu. Mhm. Ja, ich kann ihn nicht vergessen. Also es vergeht selten einen Tag, wo ich an ihn wirklich nicht denke. Mhm. Und du hast dich während dieses Jahres auch nicht in irgendjemand anderen mal ein bisschen verguckt oder eine andere? Ja, verguckt schon, aber es hat nicht geklappt, weil die Beziehung ist gescheitert, ja, nur weil ich an ihn wieder nur gedacht habe. Und weißt du, ich glaube ganz einfach, dass man... dass es ganz wichtig ist, zu lernen, auch loslassen zu können. Wenn etwas passiert ist, was wirklich schlimm ist und was einen verletzt hat, oder wenn das Vertrauen, wie in deinem Fall jetzt auch sehr missbraucht worden ist, ist das eigentlich kein liebenswerter Mensch mehr für dich. Also er würde es immer wieder tun, und er hat sich deiner Liebe auch nicht würdig erwiesen. Und da muss man irgendwann auch mal sagen, innerlich, ich gehe jetzt auf Abstand. Und ich steigere mich da nicht immer weiter rein, weil es ja vermutlich keine Zukunft für euch beide gibt. Sagen wir mal so, bevor er die Drogen genommen hat, war ja der liebste Kerl von allen Seiten. Er hat ja, ja auch aber, alles. Aber die Zeit ist lange, lange rum. Es ist jetzt ein anderer Mensch, mit dem du es zu tun hast. Ja, aber er ist ja jetzt clean. Das ist wieder so wie früher, ne? Vielleicht. Ja, wieso hat sich denn dann nicht nochmal ein neuer Anlauf entwickelt zwischen euch? Also vielleicht, weil wir uns noch nicht mal gesehen haben, aber er hat ja auch unter anderem seinen Führerschein weg. Mhm. Und ich habe ja noch keinen Führerschein. Ja gut, aber wenn ihr miteinander redet am Telefon, wie ist denn da die Stimmung? Was redet ihr denn miteinander? Wir reden fast so wie früher miteinander, nur ich, dass ich ihm nicht sagen kann, was ich für ihn fühle. Das kriege ich doch nicht über die Lippen nicht rübergesprochen. Was für eine Ahnung hast du denn, was er für dich noch fühlt? Also ich denke mir mal, dass er schon seit den ersten Tag, wo wir uns kennengelernt haben, dich bei mir relativ verguckt hat. Mhm. Genauso wie ich ihn in ihn verguckt habe. Ich sage jetzt, weil du haben sich so gesagt, regelrecht wirklich gefunden. Mhm. Hat er denn im Moment eine neue Beziehung? Weißt du, redet ihr darüber auch? Soviel ich weiß, so wie er letztens gesagt hat, hätte er im Moment keine Beziehung. Hat er sich denn bei dir mal so richtig entschuldigt? Und also entschuldigt hat er sich, wo er in der Entzug war, hat er mehrere Briefe geschrieben. Mhm. Nur was er da geschrieben hat, konnte man auch wieder nicht so viel wahrnehmen, weil er da im Moment noch auf diesen Drogen drauf war. Mhm. Also er ist clean im Moment. Also er sagt, er ist clean und sein Vater sagt auch, er ist clean. Mhm. Also ich meine, das hatte ich gerade am Anfang nicht so verstanden, dass er jetzt wieder clean ist. Wenn du so sehr immer noch an ihm hängst, Timmy, dann mach doch einfach nochmal einen Anlauf und thematisiere es doch mal. Sag's ihm doch. Sollte man vielleicht machen. Ob ich den Mut finde, dass ich es schaffe. Ja, vielleicht wirst du dann konfrontiert entweder mit einer schönen Wahrheit oder mit einer weniger schönen Wahrheit. Und wenn er das wirklich bereut, was er gemacht hat, und wenn er jetzt wieder auf einem ordentlichen Lebensweg ist, vielleicht habt ihr ja doch nochmal eine Chance. Also ich würde ja dann wirklich nur an ihm liegen, ja. An mich würde es eigentlich nicht liegen. Ich habe den Fehler nicht begangen, ne? Ja, also das ist das Mindeste, was du tun kannst und tun solltest. Auf jeden Fall das mal formulieren. Dann muss man weiter gucken. Nur mal hoffen. Ich wollte ihn ja die Tage wieder anrufen und muss ihn mal darauf ansprechen. Mach mal, ja. Alles Gute, Tim. Dann sag ich dir Bescheid, wenn ich durchkomme. Ja, mach das. Eine Frage habe ich noch. Ja. Kann ich ein Autogramm von dir haben? Ja, dann musst du aber auflegen. Dann rufen wir dich nochmal an, damit wir deine Anschrift notieren können. Okay? In Ordnung. Tschüss, ja, okay, Tim. Okay. Tschüss. Ciao. Karin, 53 Jahre alt. Hallo. Ja, schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, ich habe ein starkes Problem und es geht darum, ich habe 3 Jahre einen Freund. Ja. Und er hat plötzlich überhaupt nicht mehr so von sich hören lassen. Dann bin ich hingefahren zu ihm und dann hat er mir gebeichtet, dass er eine über 70-jährige Millionärin gefunden hat. Ich muss dazu jetzt erstmal sagen, dass er in ganz starken Geldnöten steckt. Ist er in deinem Alter? Nein, er ist über 70 und ich bin ihm über 50. Er ist auch über 70? Nein, er ist über 60. Über 60, ja. Mhm. Und nun weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Er hält mich hin, sagt, ich komme eines Tages und hole dich, für immer. Ja, ich soll mich mit keinem anderen einlassen in dieser Zeit. Er ist im Moment aber mit dieser 70-jährigen Millionärin zusammen. Ja, er kommt also nicht zum Wochenende, ruft auch nicht mal an. Also wohnen die beiden auch schon zusammen? Ich glaube es nicht. Er hat noch eine Wohnung. Also er ist, zumindest sagt er dir das so, nur mit dieser Frau zusammen des Geldes wegen. Also so sagt er mir das jedenfalls. Er hofft, dass sie bald stirbt und er erben kann. Nee, das glaube ich nicht. Die soll noch recht rüstig sein und so noch gut drauf sein und sich noch sehr schick machen und alles. Und kocht ihnen auch das Essen, wenn er da ist zum Wochenende. Und wie hält er dich denn jetzt hin? Mit welcher Hoffnung? Ja, er hält mich hin, indem er sagt, er kommt eines Tages und holt mich und dann für immer. Was bedeutet das? Und er möchte auch nicht, dass ich mich mit anderen einlasse in dieser Zeit. Was heißt denn eines Tages? Ja, das ist das Problem. Deswegen sagte ich gerade, er hofft darauf, dass die alte Dame stirbt und er das Geld abkassiert. Ich sehe es eigentlich mehr so, dass er vielleicht eine gewisse Zeit braucht, um ihn genug zu bekommen, um wieder klarzukommen. Denn er konnte ja nicht mal mehr die Miete bezahlen, es war also absolut nicht. Wieso ist er denn in solchen Geldnöten? Ja, ganz stark. Nee, wieso ist er in diesen Geldnöten? Ja, er hat eine Arbeitsstelle angenommen, wo er also wirklich zu wenig kriegt. Er hatte zum Schluss nur noch 300 oder 400 Mark in der Hand gekriegt. Also er ist noch kein Rentner? Noch nicht, nein, er steht kurz davor. Ja, lebt er denn auf so großem Fuße, dass er so viel Geld braucht? Nein, oder? Mit 400 Mark kann man ja nicht leben. Kann man nicht mal die Miete bezahlen. Was ist er für ein Beruf? Oder was hat er für freiberuflich. Also da geht das natürlich auf und ab. Und das hat was heißt freiberuflich? Vertreter oder was? Ja, Versicherung. Ja. Also, ich finde ja, dass keine Geldprobleme dieser Welt rechtfertigen das, was dein Freund da macht, was er sowohl mit der 70-jährigen Frau macht, als auch was er mit dir macht. Er verhält sich dir gegenüber schweinisch mies, finde ich, und gegenüber dieser Frau auch. Er heuchelt dieser Frau was vor, ganz schlimm, er ist nur mit der zusammen des Geldes wegen. Und dich hält er auch noch irgendwie warm, nach dem Motto, naja, vielleicht, wenn ich da genug abgesahnt habe, dann gehe ich wieder zu Karin. Karin kocht auch schon Erbsensuppe, oder die macht es mir auch nett. Hört sich sehr mies alles an, Karin. Ja, ja. Also, so sehe ich das auch. Aber ich hänge so an ihm. Ich muss dazu sagen, er hat damals, also vor 3 Jahren, seine Frau für mich verlassen. Er ist verheiratet, noch steht kurz vor der Scheidung. Und er hat sie verlassen für mich. Ja. Also wir wollten zusammen leben, was eben also geldlich nicht hinhaute. Ich denke, er wusste einfach nicht mehr weiter. Das war der letzte Strohhalm, der sich ihm bot. Ja, aber das mag ja sein. Ich will das nicht unterschätzen, wenn man so in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Aber man kann nicht 2 Menschen belügen und betrügen. Das tut er ja jetzt im Moment. Das zeugt von keinem guten Charakter, finde ich. Es ist nur die Frage, wie er zu dieser alten Dame steht. Mhm. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie sie aussieht und wie die Gefühle wirklich zu der Frau aussehen. Als er die kennengelernt hat, ne? Und er dir das erzählt hat, wie hat er dir das denn erzählt? So, Karin, wir machen jetzt Schluss. Ich hab nein, das nicht. Also mit Schluss überhaupt nicht. Er hatte sich überhaupt nicht bei mir gemeldet und ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Mhm. Und habe gedacht, er hätte also auf jeden Fall eine andere Frau gefunden, mhm. Das denkt man ja dann. Mhm. Aber dann sagte er mir eben, dass er eine ältere Millionärin. Und das hat er von sich aus dann so erzählt? Oder hast du mehr gebohrt bei ihm? Ja, sicher habe ich den Und hat er das denn auch so dargestellt, dass er mit dieser Frau wirklich nur zusammen ist wegen des Geldes? Ja, hat er mir so gesagt. Hat er dir so gesagt. Aber allein, fandst du das denn nicht schon höchst unsympathisch von ihm? Er hatte ihn nicht gut. Nein, er hat das aber so hingelegt. Naja, ich begleite sie eben nun mal ins Theater und so. Sie brauchen eine Begleitung und ich mache da auch was im Hause. Mhm. Und naja, ich arbeite ja dafür. Mhm. Ich finde, dass du das nicht mit dir machen lassen solltest, Karin. Wenn du diesen Mann noch so liebst, aber man muss ja auch die Fähigkeit haben, sich wieder zu entlieben von Menschen, wenn man sieht, dass Menschen Eigenschaften an den Tag legen, die einfach nicht in Ordnung sind oder die unsympathisch sind. Das muss einem doch helfen, auch die Liebe in einem selbst etwas zu zerstören oder dass die verschwindet. Ich sag mir das ja auch jeden Tag. Mhm. Ich schaff das nicht. Ich bin jeden Tag am Heulen. Mhm. Ich kann diese ganze Sache ganz einfach nicht verstehen. Mhm. Der hat mich so vergöttert die ganze Zeit, hat so viel für mich getan. Mhm. Also im Besseren konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann plötzlich sowas. 3 Jahre ist ja auch eine lange Zeit. Ja, vor allen Dingen, ich konnte mich auch nie beklagen bei ihm. Wir passten wunderbar zusammen. Mhm. Ja, das ist das Schlimme. Aber vielleicht hat er dich auch ausgenutzt und du hast es gar nicht so gemerkt und jetzt nutzt er eine andere Frau aus. Nein, das kann ich nicht sagen. Mhm. Ausgenutzt, nee. Mhm. In keiner Weise. Aber im Moment, was er im Moment macht, ist etwas sehr Unwürdiges, dir Unwürdiges, finde ich. Das darfst, ich finde wirklich, dass du das nicht mit dir machen lassen darfst, Karin. Wirklich nicht. Also wie meine, ich sollte meine Sachen holen, ich habe ja noch Sachen bei ihm. Ich finde es ja. Ich finde ja, ja. Ich finde ja. Da ist jetzt etwas entstanden, ein Riss, den kannst du sowieso nicht mehr kitten. Wenn er das einmal mit dir so gemacht hat, selbst wenn der zurückkäme in einem halben Jahr oder in einem Jahr, das vergisst man nicht, wenn man so behandelt worden ist. Das denke ich nämlich auch, dass ich das niemals das ist so, vergessen kann. Was für eine tiefe Verletzung dieser Mann dir zufügt durch dieses Verhalten. Das ist nicht mit Geldproblemen zu entschuldigen, finde ich. Liebe Karin, unsere Sendung ist zu Ende, aber ich habe dir, glaube ich, auch ganz klar meine Meinung gesagt. Ja, und die wollte ich auch mal hören. Ja, auf dass du für dich richtig entscheidest. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, Karin. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik Annette Bastian und Gunther Papperitz. Und morgen heißt unser Thema In der Sackgasse. Wer von euch fühlt sich in der Sackgasse? Wer von euch war schon mal in der Sackgasse? Und wie, vor allen Dingen, wie seid ihr da wieder rausgekommen? Also, wenn ihr morgen mit mir reden wollt, 1 Uhr Radio 1 Live und wieder Fernsehen, ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen, dann sind die Chancen noch relativ günstig durchzukommen unter der bekannten Telefonnummer 0800 567 8111. Ich wünsche eine gute und schöne Nacht und sage bis morgen. Tschüss.